Am Abend begann das große Fest der Farben in der Schule. Dazu hatte der Direktor nicht nur die Lehrer und Schüler eingeladen, sondern auch wichtige Leute aus der Stadt. Den Bürgermeister, den Apotheker, den Pfarrer und noch viele, viele andere. Nachdem der Direktor sie begrüßt hatte, führte er Regina und Weißwirbel in das Treibhaus. Regina, sieh dir meine Blumen an. Oh, sie haben sich erholt. Sie leuchten wieder in allen Farben. Ja, ist das nicht schön? Alles ist wieder in Ordnung. Krumme Griesgram hat kein Glück gehabt mit seinem bösen Plan. Krumme Griesgram? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt er ja mit Schleichmichel. Das hat mir gerade noch gefehlt. Er will unser schönes Fest stören. Ja, er will sehen, was er angerichtet hat. Sicher wartet er darauf, dass die bunten Farben verschwinden.